haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Wettkampf. Es war ein ruhiger Tag in einer ruhigen Woche. Ich hatte nicht viel zu tun und niemand gab sich die Mühe, dies zu ändern. Das glaubte ich wenigstens. Doch Frau Bill hatte ein Einsehen und besuchte mich in meinem kleinen Büro. Sie sah ein wenig bedrückt aus. Ich versuchte, sie mit einem Witz, den ich in der Zeitung gelesen hatte, ein wenig aufzuheitern. Offenbar hatte ich den Witz falsch herum weitererzählt. Frau Bill sah nämlich noch ein wenig betrübter aus. Mein Sohn ist verschwunden. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Söhne verschwinden alle einmal. Und wenn sie wieder auftauchen, ist die Familie meist größer als zuvor. Mein Sohn macht sich nichts aus, Frauen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Kommt in den besten Familien vor. Ich wollte damit sagen, dass mein Sohn nicht wegen einer Frau weggelaufen ist. Ich glaube überhaupt nicht, dass er weggelaufen ist. Mein Sohn läuft nämlich nicht weg. Schon gar nicht vor einem wichtigen Wettkampf. Ihr Sohn ist Sportler? Sozusagen. Denksportler, um es genau zu sagen. Löst er Kreuzworträtsel oder ist er ein Schachgenie? Schach spielt er ausgezeichnet. Er ist Mathematiker. Aber was er noch viel besser kann als Schachspielen, ist Rechnen, Kopfrechnen. Er hat gute Chancen auf den Weltmeistertitel im Kopfrechnen. Du meine Güte, kann man Ihren Sohn vielleicht zusammenklappen und als Taschenrechner mieten? Sowas könnte ich gut gebrauchen. Vielleicht ist er tot. Wie kommen Sie darauf? So kurz vor einem Wettkampf. Die Gegner müssen sich vor ihm in Acht nehmen. Vielleicht hat man ihn deswegen aus dem Weg schaffen wollen. Kann man denn mit Kopfrechnen Geld verdienen? Als Weltmeister schon. Es gibt einen lukrativen Werbevertrag und eine Welttournee vor Publikum. Kopfrechnen ist etwas Faszinierendes. Ich nickte artig und versuchte mir im Kopf auszurechnen, wie viel ein solcher Fall wohl einbringen würde. Es kamen die seltsamsten Zahlen zustande. Schließlich gab mir Frau Bill einen Umschlag. Ich brauchte nicht groß zu zählen, es war ein Tausender. Das war nicht schlecht für den Anfang. Ich machte mich auf und traf den Veranstalter der Weltmeisterschaft im Kopfrechnen. Er war einer dieser schmierigen Geschäftemacher, die sich sogar selber übers Ohr hauen, wenn es darauf ankommt. Ich bin natürlich sehr beunruhigt darüber, dass Herr Bill verschwunden ist. Aber die Weltmeisterschaft geht auch ohne ihn über die Bühne. Er ist ein Nachwuchstalent, aber nicht die Hauptattraktion des Abends. Und wer sind die Favoriten? Es gibt zwei, Michels und die Gerber. Schon seit Jahren sind sie die Nummer 1 und 2. Die beiden können sich nicht ausstehen. Das ist sehr gut fürs Geschäft. Wo Emotionen sind, gibt es auch Leute, die dafür was bezahlen. Seit wie vielen Jahren veranstalten Sie schon Wettkämpfe im Kopfrechnen? Oh, schon seit ewig. Ich veranstalte alles, was lukrativ ist. Boxen, Männerstrip, Damenringen, Catchen, Schach, was Sie wollen. Hier ist meine Karte. Danke, aber ich habe eine eigene. Kommen Sie doch an den Wettkampf. Ich reserviere Ihnen einen Platz in der ersten Reihe. Da können Sie dann sehen, wie die Köpfe rauchen. Ich drehte mich um und ging. Leute wie dieser Holländer sind dann am erträglichsten, wenn man sie hinter sich gelassen hat. Noch war ich nicht viel weitergekommen. Das war natürlich ein guter Grund, ein paar Freunde bei ihrer täglichen Mühsal ein wenig abzulenken und zu beglücken. Ich wurde wie immer mit einer offenen Tür empfangen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Augen zu und ab durch die Mitte. Na, Maloney, Sie sehen heute aus, als hätten Sie gerade ein akutes Stadium der Schlafkrankheit mit Mühe und Not überstanden. Und Sie ersticken wieder mal in Arbeit, wie ich sehe. Kennen Sie schon den kürzesten Beamtenwitz? Ein Witz? Nein. Erzählen Sie, Maloney, vielleicht gefällt er mir sogar. Sie wissen ja, dass ich sehr humorvoll sein kann. Ein Beamter arbeitet. Na und? Weiter, Maloney. Das geht nicht. Das war der Witz. Was denn? Ein Beamter arbeitet. Das soll ein Witz sein, Maloney. Ja, Sie haben es erfasst. Dieser Witz hat ja nicht mal eine Pointe. Und er hat keinen Aufbau, keine Entwicklung. Das ist kein Witz, Maloney. Na gut, wie wär's damit? Ein Mann verschwindet und die Polizei schaut tatenlos zu. Das ist aber auch kein guter Witz, Maloney. Soll ich Ihnen mal einen guten Witz erzählen? Von dem Mann, der zum Arzt kommt und sagt, dass seine Schwester glaubt, sie sei ein Huhn. Der Arzt sagt, schicken Sie sie in eine Therapie. Daraufhin sagt der Mann, das geht nicht, wir brauchen doch die Eier. Toller Witz. Mich würde aber mehr interessieren, weshalb Sie nichts unternehmen, um einen Mann namens Bill zu finden. Ein Rechengenie. Moment mal. Sagten Sie Bill, doch nicht etwa Alex Bill? Genau so heißt er. Hier steht, dass die Leiche von Alex Bill vor 2 Stunden in einem Wald gefunden wurde. Der Mann hat sich erhängt. Ein Klient von Ihnen? Nein. Erhängt, sagten Sie. Ja, erhängt. Nichts Ungewöhnliches. Es gibt in diesem Land verdammt viele Selbstmorde. Viele Menschen leiden, Maloney. Sie haben Depressionen, Zukunftsängste. Und sind mit einem Polizisten verheiratet. Aber Ihre Frau hat ja kürzlich den Verdienstorden in Granit erhalten. Für besondere Leidensfähigkeit. Das reicht, Maloney. Meine Frau ist glücklich. Und wenn sie nicht glücklich ist, so ist sie zumindest zufrieden. Und wenn sie nicht zufrieden ist, so doch immerhin einigermaßen gesund. Was wollen Sie mehr, Maloney? Es hatte keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren. Ich ging zurück in mein Büro und rief die Nummer meiner Klientin an. Sie war erschüttert über die Nachricht. Nachdem sie sich ein wenig gefasst hatte, legte sie auf. Mir kam die Sache reichlich seltsam vor. Weshalb sollte sich ein Rechengenie im Wald erhängen? Ich beschloss, an dem Fall dran zu bleiben. Schließlich macht das mehr Spaß als immer nur Fernsehen. Meine Klientin besuchte mich am nächsten Morgen. Sie nahm sich zusammen, so gut das ging. Sie war eine tapfere kleine Frau, die in ihrem Leben wohl schon manches weggesteckt hatte. Furchtbar! Es ist einfach furchtbar! Er war mein einziger Sohn. Und jetzt? Ich bin sicher, dass dieser Gerber und der Michels etwas mit dem Tod meines Sohnes zu tun haben. Gerber und Michels? Das sind die besten Kopfrechner, oder? Ach, was! Alex war besser als die beiden. Die Zeit für die beiden ist doch längst abgelaufen. Vielleicht haben sie Alex so zugesetzt, dass er freiwillig aus dem Leben schied. Das ist doch Unsinn. Oder war ihr Alex ein so labiles Bürschchen? Sensibel war er, leicht zu beeinflussen. Oh, diese Gerber, vor allem sie, der traue ich alles zu. Oh, das ist ein kaltschnäuziges Biest. Wenn die in einen Raum kommt, sinkt die Raumtemperatur gleich um 4 Grad. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit den Kopfrechnern näher zu befassen. Ich ging in ein Elektronikgeschäft und kaufte mir einen billigen Taschenrechner. Denn wie sagte doch schon mein alter Klassenlehrer, was man nicht im Kopf hat, soll man in den Beinen oder in der Tasche haben. In den Beinen hatte ich nur ein paar alte Sehnen und Muskeln, aber in der Tasche hatte ich jetzt alles, was es brauchte, um gegen Rechengenies bestehen zu können. Frau Gerber war nicht besonders erfreut über meinen Besuch. Sie spie mir die Begrüßung entgegen wie ein alter Drachen das Feuer. Ich lächelte liebevoll zurück. Nur keine Heucheleien. Ich hasse Heucheleien. Kommen Sie zur Sache. Was wollen Sie von mir? Kannten Sie Alex Bill? Natürlich kannte ich ihn. Ein begabter Junge. Ein bisschen langsam vielleicht, aber begabt. Hätte er gegen Sie Chancen gehabt? Gegen mich? Nein. Aber Michels hätte er in Verlegenheit bringen können. Wenn nicht bewiesen wäre, dass sich der Junge erhängt hat, würde ich jede Wette eingehen, dass Michels ihn ermordet hat. Wie kommen Sie darauf? Michels hasst mich und er hasst alle, die besser sind als er. Mir kann er nichts anhaben. Ich kann auf mich aufpassen. Aber dieser Junge, der war doch völlig hilflos. Sie begleitete mich zur Tür und verabschiedete mich nicht gerade liebevoll. Sie war ein ausgesprochen trockener Typ. So trocken, dass in ihrer Nähe jede Pflanze eingehen würde. Zum Glück ist unser Eins alles andere als eine Pflanze. Ich machte mich auf und besuchte Michels. Er war auch nicht gerade ein liebenswürdiger Mensch. Ich lasse mich nicht gern in meiner Konzentration stören. In 2 Tagen ist der Wettkampf. Sie müssen doch glücklich darüber sein, dass einer Ihrer Hauptkonkurrenten jetzt die Bogenmaße im Jenseits berechnet. Bill, talentiert war er, aber gegen mich hat er keine Chancen gehabt. Ab 8 Stellen bin ich unschlagbar. Was denn für Stellen? Multiplikationen. An der WM werden 8-stellige Zahlen multipliziert. Das gibt ein Resultat, das Sie sich nicht einmal vorstellen können. Und darin war... Resultat, das... Nein, nein, keine Flasche. Diese Gerber hätte er schlagen können. Die ist nicht mehr so stark wie früher. Wissen Sie was? Als ich vom Tod von Bill hörte, dachte ich zuerst instinktiv, die Gerber. Jetzt ist sie zu weit gegangen. Sie glaubten, dass Frau Gerber Alex Bill ermordet hat? Genau. Zutrauen würde ich es ihr. Die ist so stolz wie eine Primzahl, eine Diva. Jeder, der sie schlagen kann, beleidigt sie. Ich muss jetzt leider gehen. Muss nachher noch ein paar 6-stellige trainieren. Offenbar lebten Rechengenies von ihrer Begabung, aber nicht von ihrem guten Ruf. Denn den hatten beide bei mir schon nach einer Minute zerstört. Ich hatte nun also plötzlich 2 Verdächtige für einen Mord, den es vielleicht gar nicht gab. Das war immerhin ein Ansatz, kein guter zwar, aber besser als gar keiner. Ich ging zur Polizei und erkundigte mich, ob über die beiden etwas vorlag. Wir ermitteln, Maloney, wir ermitteln. Gegen wen? Reine Routine, wir haben die Alibis der beiden überprüft. Beide haben kein Alibi. Sie haben beide trainiert. Also ich verstehe das nicht, wie man freiwillig ständig Rechnungen lösen kann. Das ist doch pervers, Maloney, finden Sie nicht? Dann ist der Fall für Sie also erledigt. Selbstmord. Es deutet vieles, ja beinahe alles darauf hin. Aber natürlich analysieren wir noch Spuren. Aber sehen Sie, Maloney, das ist beinahe ein klassischer Fall. Dieser Alex bildet unter Depressionen. Schon seit einem halben Jahr. Seine Mutter starb nämlich nach einer Operation. Er hat sehr an seiner Mutter gehangen. Wie bitte? Seine Mutter ist tot? Ja, da gibt es keine Zweifel. Sie sind ja ganz bleich geworden, Maloney. Ihnen wird doch hoffentlich nicht schlecht. Die Toilette ist im 5. Stock rechts, Maloney. Ich schwieg, drehte mich um und ging. Auf dem Weg in mein Büro beschäftigte mich nur eine Frage. Wenn Alex Bills Mutter tot war, wer war dann die Frau, die sich als seine Mutter ausgab und mir diesen Auftrag zuschanzte? Es dauerte ein paar Stunden, bis meine Klientin in meinem Büro erschien. Sie tat so, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, sich fremde Namen anzueignen und damit Privatdetektive zu ärgern. Ich dachte, es macht einen besseren Eindruck, wenn ich mich als seine Mutter ausgebe. Einen besseren Eindruck? Auf wen? Auf Sie natürlich. Oder wie hätten Sie reagiert, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, dass ich Alex Bills Agentin bin? Ich hätte mein Honorar verdoppelt. Sehen Sie? Und Sie hätten mir auch nicht geglaubt, wenn ich gesagt hätte, dass Frau Gerber oder Herr Michels etwas mit dem Tod von Alex zu tun haben könnten. Also zuerst mal verdreifache ich mein Honorar und dann möchte ich endlich was Handfestes von Ihnen. Weshalb hätte Gerber und Michels ihren Schützling umbringen sollen? Alex hat mich kurz vor seinem Verschwinden angerufen. Er hat gesagt, dass er jetzt schon 9-stellige Zahlen in Rekordzeit multiplizieren könne. Gerber und Michels haben nur so gute Profiverträge, weil die Medien seit Jahren von ihrer Privatfehde leben. Die liefern doch immer wieder neue Details. Das ist wie bei diesem Charles und seiner Diana. Jetzt aber interessierten sich die Medien plötzlich für Alex, den Newcomer. Da wussten Gerber und Michels, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Mein richtiger Name ist übrigens Huber. Ich begleitete Frau Huber zur Tür. Dann besuchte ich wieder einmal die Polizei. Dort wurde gerade eine Zeugenaussage analysiert. Hören Sie sich das mal an, Maloney. Es klingt aber ziemlich seltsam. Ich kam gerade vom Einkaufen, da sah ich diesen Mann. Er saß auf einer Parkbank und starrte auf die Autos. Zuerst dachte ich... Der will vielleicht eins der Autos klauen, aber dann hörte ich, wie er Zahlen sagte. Große Zahlen. Offenbar freute er sich über irgendetwas. Er lachte nämlich und klatschte in die Hände. Dann tauchte dieser andere Mann auf. Er beobachtete den jungen Mann und wurde dabei ganz bleich. Ich dachte, der kippt gleich um. Dann verschwand der andere aber wieder. Etwa 15 Minuten später tauchte er dann wieder auf, in Begleitung einer Frau. Die beiden beobachteten den jungen Mann und hörten ihm zu, wie er wieder diese Zahlen vor sich hin sagte. Ja. Da sah ich, wie die beiden immer bleicher wurden. Also Also zuerst wurden sie bleich, dann ganz rot und schließlich beinahe grün. Yes. Ach, mit solchen Aussagen müssen wir uns jeden Tag herumschlagen. Wenn Sie mich fragen, werden die Leute nicht nur jeden Tag dümmer. Nein, Maloney, sie werden es stündlich. Dann wird aus dem Schlagwort Bürgernähe für die Polizei doch noch etwas. Denn in 5 Jahren wird die Bevölkerung auf das Niveau der Polizei gesunken sein. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass Ihnen diese Zeugenaussage etwas sagt, Maloney. Das ist doch unmöglich, dieser Humbug mit den bleichen, roten und grünen Gesichtern. Klingt doch wie die Landung der Marsmenschen, oder? Ich hatte einen anderen Eindruck. Unterwegs zu den beiden mathematischen Genies löste sich das Rätsel der Zeugenaussage in reinstes Wohlgefallen auf. Ich hatte endlich, wonach ich die ganze Zeit gesucht hatte, einen handfesten Anhaltspunkt. Ich trommelte Gerber und Michels zusammen. Der Veranstalter der Weltmeisterschaft war ebenfalls da. Es kommt selten vor, dass 3 so widerliche Gestalten in einem Raum versammelt sind. Was soll das? Können wir nicht endlich in Ruhe arbeiten? Wenn das so weitergeht, muss ich die Titelkämpfe absagen. Vielleicht veranstalte ich stattdessen einen Wettsaufen in der 5-Liter-Klasse. Tun Sie das. Frau Gerber und Herr Michels werden nämlich noch heute verhaftet werden. Was? Das ist doch Unsinn. Was zum Teufel wollen Sie von uns? Uns einen Selbstmord anhängen? Es gibt nichts, das auf Mord hindeutet. Außer vielleicht, dass Frau Gerber den Mann am liebsten umgebracht hätte, weil er ihr die Silbermedaille streitig gemacht hat. Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt lass doch die Toten endlich in Frieden. Das geht nicht. Es gibt nämlich eine Zeugin. Eine Zeugin? Für was? Du verdammtes Arschloch, ich hab dir doch gesagt, du sollst die Gegend im Auge behalten. Der Kerl will uns reinlegen, verstehst du das nicht? Und es ist ihm offenbar schon gelungen. Vielleicht sollte ich ein Schwingfest veranstalten. Ich habe gelesen, dass die Schweizer am liebsten zuschauen, wenn sich ein paar stämmige Männer im Sägemehl an die Hose greifen. Sie halten gefälligst den Mund, Sie Aasgeier. Die Zeugin hat gesehen, wie Alex Bell Autonummern multipliziert hat. Und sie hat gesehen, wie Sie ihn dabei beobachtet haben und immer bleicher wurden, bis die Farbe ins rötlich-grüne kippte. Da wussten Sie offenbar, dass Sie gegen Alex Bell keine Chance haben würden. Er war es. Er hat ihn erhängt. Das ist doch Quatsch. Sie war es. Sie hat ihn eigenhändig erwürgt. Oder vielleicht mache ich Kinderstriptease für Pädophile. Das ist pervers. Wenn er so weitermacht, landet er doch beim Privatfernsehen. Da landen heutzutage alle Holländer. Und was geschieht jetzt mit uns? Ich bin unschuldig. Die Polizei wird schon noch Beweise finden. Und diese Tat konnte man nur zu zweit begehen. Sie sind beide erledigt. Ich habe immer gewusst, dass du nichts taugst. Du elende Flasche, du... Ach, halt doch den Mund. Ich gehe lieber in den Knast, als noch lange in deiner Gegenwart ausharren zu müssen. Wo ist die Polizei? Sie soll uns endlich verhaften! Es dauerte noch einige Minuten, bis sie dann tatsächlich kam. Der Holländer veranstaltete auch weiterhin ohne Skrupel alles, was auch nur den Hauch einer kommerziellen Chance hatte. Einmal bot er mir an, öffentlich gegen einen anderen Detektiven anzutreten, im Sack springen. Ich knallte dem Holländer meine Rechte und das Kinn. Seither wird sein Gebiss von ein paar Drähten zusammengehalten. So geht das.